Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 15, Kirke. Mabbott Street, Eingang zur Nachtstadt, vor dem sich ein ungepflasterter Straßenbahnausweichplatz mit skelettigen Gleisen, roten und grünen Irrlichtern und Gefahrensignalen erstreckt. Reihen kulissenhafter Häuser mit klaffenden Türen, vereinzelt Laternen mit blassen regenbogenbunten Lichtfächern. Um Rabaiottis haltender Eisgondel zanken sich verkrüppelte Männer und Weiber. Sie grapschen nach Waffeln, zwischen die Kohlen- und Kupferschneeklumpen gestopft sind. Lutschend zerstreuen sie sich langsam. Kinder, der Schwanenkamm der Gondel hoch aufgereckt, arbeitet sich mühsam durch die Düsternis, weiß und blau, unter einem Leuchtturm. Pfiffe rufen und antworten. Warte doch, Schatz, ich komme ja mit. Waschbier! Ein taubstummer Idiot mit Glotzaugen und ungestaltem Sabbermund ruckt und zuckt vorüber, vom Veitstanz geschüttelt. Eine Kette von Kinderhänden hält ihn gefangen. Die Kinder... Linkshänder, Linkshänder, hallo, Küsschen. Der Idiot hebt einen gichtbrüchigen linken Arm und gurgelt... Grüßen. Die Kinder... Wo ist das große Licht? Der Idiot antwortet spuckend, Gregessen! Sie geben ihn frei. Er ruckt weiter. An einer Ecke die hochgewachsenen Gestalten zweier Nachtwächter in Schulterkebs, die Hände auf den Knüppelhalftern. Ein Teller zerscherbelt, eine Frau schreit. Ein Kind jammert. Flüche eines Mannes brüllen, murren, verstummen. Gestalten wandern, lauern, lugen aus Wohnlöchern. In einem Zimmer, erhellt von einer Kerze, die in einem Flaschenhals steckt, kämmt eine Schlampe einem skrofulösen Kind den Schorf aus dem Haar. Sissy Caffreys Stimme, noch jung, singt schrill aus einer Gasse. Ich schenke. Gemeiner Karl und gemeiner Compton, Offiziersstöckchen fest unter den Achseln, marschieren schwankend heran, machen rechts umkehrt und lassen beide mit dem Mund eine Furzsalve los. Gelächter von Männern aus der Gasse. Ein heiseres Dragonerweib grollt Antwort. Die kretze euch in den Pelz, ihr Drecksärsche. Drecksärsche! Mehr macht den Covern, Mädchen! Und mir mehr Glück, Covern, Coathill und Bell Turbot. Ich schenkte es Nelly, die steckt's in ihr Belly. Das Entenbein mein, das Entenbein fein. Gemeiner Karl und gemeiner Compton drehen sich um und brüllen Antwort. Die Waffenröcke blutleuchtend im Lampenlicht, schwarze Stülpmützen auf den gestutzten Blondschöpfen. Stephen Dedalus und Lynch schreiten durch die Menge dicht an den Rotröcken vorüber. Gemeiner Compton stößt den Finger vor. Platz für den Pfaffen. Karl dreht sich um und ruft, Heda! Pfaffe! Sissy Caffrey mit höher erhobener Stimme. Sie hat es, sie hat's. Wo weiß die Katz? Das Entenbein fein. Stephen, den Eschenstock schwungvoll in der Linken, singt voller Freude den Introitus für die Osterzeit. Well. Halleluja. Lynch, die Jockeymütze tief in der Stirn, begleitet ihn. Ein Grinsen der Misszufriedenheit zerrt an seinem Gesicht. Die hungergierigen Fangzähne einer ältlichen Kupplerin schieben sich aus einem Torweg vor. Die Kupplerin mit heiser flüsternder Stimme: Psst, kommt doch mal her. Ich hab was für euch. Prima frische Jungfern drinnen. Psst. Psst. Steven? Et omnes ad quos pervinit aqua ista. Die Kupplerin spuckt ihren Giftstrahl auf ihre Fährte. Mediziner vom Trinity, der fallopische Gang, Taschen leer, aber nischt wie Nischel im Kopf. Steven, triumphaliter, salvi facti i sunt. Salvi facti. Steven schwingt seinen Eschenstock, lässt das Lampenbild erzittern, zerschmettert Licht über der Welt. Ein herumstöbernder, weiß-leberfarben gefleckter Spaniel schleicht hinter ihm drein, knurrend. Lynch verscheucht ihn mit einem Tritt. Er fragt Steven: Verdammt sei dein verflaxter Stecken, wo gehen wir hin? Nach Lynx, geiler Lux, zur Belle Dame sans Merci, Georgina Johnson. Georgina Johnson. Adiam, qui letificat juventutem meam. Sie gehen vorüber. Schlangen aus Flussnebel kommen langsam gekrochen. Aus Abflüssen, Spalten, Senkgruben, Misthaufen steigen auf allen Seiten stagnierende Dünste auf. Im Süden jenseits des Flussverlaufs nach See zuckt ein Glühen. Auf der ferneren Seite unter der Eisenbahnbrücke erscheint Blum, rot vor Anstrengung keuchend, Brot und Schokolade in eine Seitentasche stopfend. Im Schaufenster von Gillens Friseursalon zeigt ihm ein Kompositporträt das Bildnis des tapferen Nelson. Ein konkaver Spiegel an der Seite präsentiert ihm den liebesverlassenen, lang verlorenen Lugubrun Buluhum. Vor Antonio Rabaiottes Tür verhält Blum den Schritt, in Schweiß gebadet unter den hellen Bogenlampen. Er verschwindet im Laden des Schweinemetzgers Ohlhausen unter den eben niedergehenden Rollläden. Wenige Augenblicke später taucht er unter der Jalousie wieder auf, der pustende Poldi, der blasende Bluhum. In jeder Hand trägt er ein Paket. Das eine enthält einen lauwarmen Schweinsfuß, das andere einen kalten Schafsfuß mit Pfeffer bestreut. Er schnauft, als er wieder aufrecht steht. Dann krümmt er sich zur Seite, presst eins der Pakete gegen die Rippen und stöhnt. Seitenstiche. Was bin ich auch so gelaufen? Seitenstiche. Er holt vorsichtig Atem und geht langsam weiter, auf die laternenhelle Ausweichstelle zu. Ein paar böse Buben rufen: Aufpassen, Mister! Achtung! Zwei Radfahrer mit brennend schwingenden Papierlaternen wirbeln an ihm vorüber, ihn streifend. Ihre Klingeln rattern: Halt, halt, halt, halt, halt! Halt, halt, halt, halt, halt! Blum blickt um sich, stürmt plötzlich weiter. Durch den steigenden Nebel schwenkt mit warnender Bewegung ein drachengleicher Sandstreuer zu ihm nieder. Die riesige rote Kopflaterne blinkt, die Kippe zischt am Drahtseil. Der Motorführer tritt heftig auf den Fußgong, der Gong, zack, peng, peng, zruck, peng, peng, blö. Die Bremse kracht heftig. Blum hebt eine weiß behandschuhte Polizistenhand und tappt steifbeinig aus dem Gleis. Der Motorführer, stumpfnäsig vorgeschleudert auf das Lenkrad, schreit gellend, als er über Ketten und Schalter rutscht. Hey, du holst die Scheiße! Was für eine Stange im Kreuz! Blum Stang springt zum Bordstein und bleibt wieder stehen. Er reibt sich einen Dreckfleck von der Backe mit einer paketierten Hand. Durchfahrt verboten! Um ein Haar wär's passiert. Hat aber die Seitenstiche weggebracht. Muss die Sando-Übung wieder aufnehmen. Runter auf die Hände. Mich auch versichern lassen gegen Straßenunfälle. Bei der Providencia. Er schließt einen Moment die Augen. Bisschen schwummrig im Kopf. Monatspause oder Wirkung der anderen Sache? Hirnnebel, das ewige Müdesein. Zu viel für mich jetzt. Au! Au! Jackie Caffrey, gejagt von Tommy Caffrey, rennt mit voller Wucht gegen Blum. Au! Oh! Geschockt auf wankenden Schenkeln bleibt er stehen. Tommy und Jackie verschwinden hierhin und dorthin. Blum tastet mit paketbepackten Händen nach Uhr-Uhrtasche, Brusttasche, Geldtasche, Süße der Sünde, Kartoffelseife. Vorsicht, Taschendiebe. Alter Gaunerkniff. Kleiner Zusammenstoß und futsch ist die Börse. Poldi! Eine scharfe Stimme. Was? Wer? Wer? Er duckt sich und wehrt unbeholfen einen Schlag ab. Zu ihren Diensten. Zu ihren Diensten. Neben sich eine Spiegelung von Dattelpalmen steht ein hübsches Weib in türkischem Kostüm vor ihm. Üppige Formen füllen ihre scharlachroten Hosen und die mit Gold geschlitzte Jacke. Ein weißer Jaschmak, violett in der Nacht, bedeckt ihr Gesicht und lässt nur die großen dunklen Augen und das Rabenhaar frei. Molly. Molly? Na, Olli? Mrs. Marion von jetzt ab, mein lieber Mann, wenn du mit mir sprichst. Hat der arme kleine Göttergott die kalte Füßchen gekriegt, weil er so lange warten musste? Oh, Poldi, Poldi, was bist du doch für ein armes, schlappes Würstchen. Geh hin und sieh, wie das Leben ist. Sieh dir die weite Welt an. Ich wollte gerade noch einmal zurück, um das Toilettwasser zu holen. Weißes Wachs, Orangenblüte. Der Laden schließt donnerstags immer sehr frühzeitig. Aber morgen mache ich's gleich als erstes. Er klopft verschiedene Taschen ab. Gleich als erstes. Diese Wanderniere. Ah. Ah. Er zeigt nach Süden, dann nach Osten. Ein Stück neue, saubere Zitronenseife steigt auf, verbreitet Licht und Duft. Die Seife spricht. Ein Pfutzpärchen sind wir, der Blum und ich. Durch ihn Licht der Erde, dem Himmel, durch mich. Das sommersprossige Gesicht des Drogisten Sweeney erscheint in der Scheibe der Seifensonne. 3 und 1 Penny, bitte. Jawohl, für meine Frau, Mrs. Marion. Spezialrezept. 10 Schilling, ein Jüngferchen. Die ältliche Kupplerin fasst ihn am Ärmel, die Borsten ihrer Kinnwarze glitzern. Kupplerin. Taufrisch. Noch nie berührt. 15. Kein Aas ist drinnen. Bloß ihr oller Vater. Und der ist drecksbesoffen. Mit verliebtem Blinzeln humpelt Gertie McDowell heran. Zärtlich äugelnd zieht sie ihr blutbeflecktes Läppchen hinter dem Rücken hervor und zeigt es schüchtern. Gertie. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch. Du warst es, der mir dies getan. Ich hasse dich. Ich? Wann denn? Wann denn? Du träumst. Ich habe dich nie gesehen. Kupplerin, lass den Herrn gefälligst in Ruhe, du Betrügerin. Dem Herrn da falsche Briefe schreiben, auf den Strich gehen und anbandeln. Dich hätte deine Mutter lieber am Bettpfosten anbinden sollen, so ein Luder wie dich. Gertie schlüpft geduckt davon. Mrs. Breen, in einem Friesherrenüberrock mit hängenden Balktaschen, steht in der Einfahrt, die spitzbubischen Augen weit offen, lächelnd mit ihren sämtlichen pflanzenfresserischen Raffzähnen. Mr. Blum. Mr. Blum, sieh Pfennige für in der Sünde. Da hab ich sie ja nett erwischt, sie loser Vogel, sie. Blum, hast dich? Nicht so laut meinen Namen. Was glauben Sie denn von mir? Verraten Sie mich nur nicht. Wände haben Ohren. Wie geht es Ihnen? Es ist ja schon lange her, seit ich Sie... Prachtvoll sehen Sie aus. Wirklich prachtvoll. Richtiges Saisonwetter haben wir zu dieser Jahreszeit. Schwarz ist ein Hitzerefraktor. Ich nehme hier nur eine Abkürzung auf dem Weg nach Hause. Interessantes Viertel. Rettung gefallener Frauen, Magdalenenheim. Ich bin der Sekretär. Ich bin der Sekretär. Nur erzählen Sie mir doch keine Flunkereien. Mrs. Breen hält einen Finger in die Höhe. Ich weiß, dass jemand das gar nicht gerne hätte. Warten Sie nur, bis ich Molly sehe. Was haben Sie denn da hinter Ihrem Rücken versteckt? Sagen Sie es mir, seien Sie artig. Haben Sie da ein kleines Geschenk für mich? Blum ungezwungen. Koscher, ein Häppchen zum Abendbrot. Ein Heim ohne Fleischkonserven ist eine Last für die Nerven. Ich bin in der Lea gewesen, Mrs. Banbin Palmer. Schneidige Ausdeuterin Shakespeares. Unglücklicherweise habe ich das Programm weggeworfen. In der Nähe da kriegt man übrigens ganz famose Schweinspfötchen. Fühlen Sie mal. Der kahle Pet, schwerhöriger Klotz, steht am Bordstein, faltet seine Serviette, wartet drauf aufzuwarten. Mrs. Breen. Wieder mal nichts als Humbug und Schmeichelei. Am Märchen wie üblich. Warten Sie nur, bis ich Molly sehe. Sie schwindet von seiner Seite. In einem Torbogen steht eine Frau, vornübergebeugt, die Füße auseinander und pisst kuhisch. Billige Huren einzeln paarweise in Schals mit aufgelöstem Haar rufen aus Gassen, Türen, Ecken. Kitty. Hey, wohin denn so eilig, Kleiner? Was macht dein Mittelbein? Zoe. Kein Streichhölzchen dabei? Flory. Hey. Hey, komm her, ich mach dir einen Steifen. Er zockelt durch ihren Sumpf hinüber zur erleuchteten Straße. Aus gebauschten Fenstervorhängen reckt ein Grammophon einen zerbeulten Messingrüssel. Blum bleibt stehen, ratlos. Ein Hund kommt näher, die Zunge hängt ihm aus dem Hals. Er keucht. Mein Rückgrat ist ein bisschen lahm. Geh ich weiter oder kehr ich um? Und dies Futter. Ess ich's, werde ich ganz sauhatzig. Ich bin doch zu blöd. Reine Geldverschwendung. 1,8 Pence zu viel. Der Apportierhund drückt ihm eine triefnasige Schnauze in die Hand, wedelt mit dem Schwanz. Blum innere Stimme. Komisch, wie die sich an mich hängen. Sogar das Vieh heute. Lieber erst mal mit ihm sprechen. Die Frauen lieben sie Rencontres. Stinkt ja wie ein Iltis. Chacun son goût. Könnte Tollwut haben. Fido, unsicher in seinen Bewegungen. Guter Kerl. Gary Owen. Gary Owen. Der Wolfshund streckt sich auf den Rücken, zappelt obszön mit bettelnden Pfoten, die lange schwarze Zunge hängt ihm heraus. Einfluss seiner Umgebung. Gib's ihm, dann bist du's los. Vorausgesetzt, dass keiner... Aufmunternde Worte rufend, watschelt er mit verstohlenem wilderer Schritt zurück, gefolgt von dem Setter in eine dunkle, schalstinkende Ecke. Er wickelt das eine Paket auf und geht daran, den Schweinsfuß sanft hinzukippen, hält aber dann inne und befühlt den Schafsfuß. Ganz schön groß für 3 Pence. Aber dann hab ich's in der linken Hand. Kostet mehr Anstrengung. Wieso eigentlich? Kleiner, weil weniger gebraucht. Ach, lass fahren dahin. 2,6. 2,6. Mit Bedauern lässt er die aufgewickelten Füße von Schwein und Schaf hingleiten. Die Bulldogge zerrt das Bündel ungeschickt auseinander und sättigt sich mit knurrender Gier, die Knochen zermalmend. 2 Wachmänner in Regenkebs nähern sich schweigend wachsam. Sie murmeln sich etwas zu. Auf frischer Tat ertappt. Dieser Ort darf nicht verunreinigt werden. Blum. Ich erweise anderen Gutes. Ein Flug Möwen, Sturmschwalben streicht hungrig vom Liffey-Schlamm auf. Bambury-Kuchen im Schnabel, die Möwen. Kakakakori, Kuchen, gekinkt. Gekinkt. 2. Wachmann. Verhinderung von Grausamkeiten gegenüber Tieren. Blum begeistert. Ein edles Werk. Ich habe jenen Trambahnschaffner an der Harold's Cross Bridge ausgescholten, weil er das arme Pferd mit seiner Geschirrreude misshandelt hat. Schlimme Beschimpfung erntete ich für meine Bemühungen. Natürlich war es bitterkalt. Und die letzte Trambahn. Alle Geschichten aus dem Zirkusleben sind in hohem Maße demoralisierend. Name und Adresse? Die habe ich im Moment vergessen. Ah ja, Er nimmt seinen prima Qualitätshut ab und grüßt. Dr. Blum, Leopold Zahnarzt. Sie haben über von Blum Pascha gehört. Ungezählte Millionen. Donnerwetter. Halb Österreich gehört ihm. Ägypten, Vetter von mir. Erster Wachmann. Beweisen Sie. Eine Karte fällt aus dem Schweißleder von Blums Hut. Blum in rotem Fes, Kadi-Kleidung mit breiter grüner Schärpe, am Rock ein falsches Abzeichen der Ehrenlegion, hebt die Karte hastig auf und reicht sie hin. Erlaube mir. Mein Club ist der Junior Army and Navy. Anwälte Messrs. John Henry Menton, 27 Bachelor's Walk. Erster Wachmann liest. Henry Flower. Henry Flower. Kein fester Wohnsitz. Gesetzwidriges Herumlungern und Blockieren. Zweiter Wachmann. Ja, ja, ein Alibi. Sie sind gewarnt. Blum zieht aus der Herztasche eine zerknitterte gelbe Blume. Blum, dies ist die fragliche Blume. Sie wurde mir von einem Mann geschenkt, dessen Namen ich nicht kenne. Sie kennen doch den alten Witz. Die Rose von Kastilien. Blum, Änderung des Namens Virak. Virak. Er murmelt in privatem und vertraulichem Ton. Wir sind verlobt. Verstehen Sie, Herr Wachtmeister? Liebesverwicklungen, Himmeldonnerwetter nochmal. Das ist eben die Art, wie wir Galane rangehen bei der Marine. Die Uniform macht das. Er wendet sich ernst dem ersten Wachmann zu, Blum. Trotzdem findet man zuweilen natürlich sein Waterloo. Kommen Sie doch abends mal vorbei. Auf ein Glas alten Burgunder. Ich führe Sie ein, Inspektor, sie ist klasse. Sie ist klasse. Das geht ruckzuck wie ein Lämmerschwänzchen. Erster Wachmann. Beruf oder Gewerbe? Nun, ich gehe einer literarischen Beschäftigung nach. Autor, Journalist. In der Tat bringen wir zurzeit gerade eine Reihe von Preisgeschichten heraus, deren Erfinder ich bin. Eine gänzlich neue Kunstrichtung. Ich habe Verbindungen zur britischen und irischen Presse. Wenn Sie einmal anrufen wollen... Miles Crawford kommt ruckig herangeschritten, einen Federkiel zwischen den Zähnen. Sein scharlachroter Schnabel leuchtet in der Aureole seines Strohhuts. Er schwenkt eine Docke spanischer Zwiebeln in der einen Hand und hält mit der anderen die Schnauze eines Telefonhörers an sein Ohr. Hallo? 7784, hallo? Ja, hier das Freemans Urinal und der wöchentliche Arschwischer. Europa paralysieren. Was war das? Blumensucht? Wer denn? Wer soll das denn geschrieben haben? Was? Blum? Nein, nein! Nie und nimmer haben Sie das. Wenn ich nur halb ein Kenner bin, ich sehe nichts davon, das ist alles. Mr. Philip Beaufoy, bleichgesichtig, steht im Zeugenstand in tadelloser Morgenkleidung, einen Taschentuchzipfel in der äußeren Brusttasche, Lavendelhosen mit scharfer Bruchfalte und Lackschuhe. Er trägt eine große Mappe mit der Aufschrift »Matchems Meisterstreiche«. Kein geborener Gentleman, niemand, der auch nur über die rudimentärsten Begriffe eines Gentleman verfügte, würde sich zu solch besonders abscheulichem Betragen erniedrigen. So einer ist er, gnädiger Herr. Ein Plagiator. Ein seifenglatter Schleicher in der Maske eines Literateurs. Übertrieben. Sie gemeiner Kerl. Man sollte sie in die Rossschwämme tunken, Sie verkommener Schwätzer. Verkommener Schwätzer zum Gericht. Betrachten Sie doch nur das Privatleben des Mannes. Er führt eine vierfache Existenz. Auf der Straße ein Engel, zu Hause ein Teufel. In gemischter Gesellschaft darf man seinen Namen unmöglich nennen. Der Erzverschwörer des Jahrhunderts. Aufruhr und schrille Pfiffe. Ruhe im Saal! Der Angeklagte wird jetzt eine falsche Aussage machen. Hust es raus, Mann! Spuck stückweise aus! Dreht dem Kerl mal den Hahn ab. J.J. O'Molloy in grauer Perücke und im Talar des Barrister spricht mit einer Stimme gequälten Protestes. Es ist hier nicht der Ort für ungebührliche Heiterkeit. Auf Kosten eines irrenden Sterblichen, über den der Alkohol Gewalt hat. Wir befinden uns nicht auf dem Rummelplatz und nicht auf einem Oxforder Studentenkommerz. Noch ist dies hier eine Justizkomödie. Mein Klient ist noch unmündig. Ein armer Einwanderer aus fremden Landen, der als blinder Passagier von der Pike auf begonnen hat, und nun versucht, sich redlich zu nähren. Mein Klient, ein von Natur schüchterner Mann, wäre der letzte Mensch auf der ganzen Welt, der etwas Unehrenmännliches tun würde, da wieder beleidigter Anstand sich wenden könnte. Er wünscht, den geraden Weg zu gehen. Er befindet sich gegenwärtig in einer wirtschaftlichen Depression. Aufgrund der Verpfändung seiner ausgedehnten Besitzungen in Agendat Netaim, im fernen Kleinasien, von denen wir jetzt Lichtbilder vorführen werden. Ich schlage vor, Sie zeigen sich großmütig. 5%. Blum, 5%. Die Fata Morgana des Sees Genezareth erscheint mit verschwommenem Vieh, das in silbernem Dunst weidet an der Wand. Mrs. Bellingham in Kappe und zielbraunem Kaninchenmantel, eingehüllt bis zur Nase, blickt prüfend durch das Schildpatt-Lorignon, das sie aus ihrem großen Opossum-Muff gezogen hat. Er hat mich in verschiedenen Handschriften mit ekelerregenden Komplimenten als Venus im Pelz angeredet. Venus im Pelz? Er lobte fast ausschweifend meine unteren Extremitäten, meine schwellenden Waden in den bis zur Grenze stramm gezogenen Seitenstrümpfen und pries mit glühenden Worten meine anderen, in kostbarer Spitze verborgenen Schätze, welche er, wie er sagte, hervorzaubern könnte. Hervorzaubern! Er bedrängte mich hart und behauptete dabei, er empfinde es als seine Lebensaufgabe, mich zu bedrängen. Mich zu bedrängen, das eheliche Bett zu besudeln und bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit Ehebruch zu begehen. Mrs. Tallboys. Mich ebenfalls, weil er mich auf dem Poloplatz im Phoenix Park beim Spiel All-Irland gegen den Rest von Irland erblickte. Die ehrenwerte Mrs. Mervyn Tallboys im Amazonenkostüm, steifem Hut, hahnenbespornten Reitstiefeln, zinnoberrotem Kamisol, rehledernen Musketier-Stulphandschuhen mit geflochtenen Rippen, langer geschürzter Schleppe und Jagdpeitsche, mit der sie sich unablässig an den Stiefelrahmen schlägt. Dieser plebejische Don Juan. Er beobachtete mich von einer Mietkutsche aus und sandte mir in einem Doppelumschlag eine obszöne Fotografie, wie sie nach Dunkelheit auf Pariser Boulevard verkauft werden. Eine Beleidigung für jede Dame. Ich hab sie heute noch. Er flehte mich an, seinen Brief in der unaussprechlichsten Weise zu beschmutzen, ihn zu züchtigen, wie er es reichlich verdiene, ihn zu besteigen und zu reiten und ihn auf die lasterhafteste Art auszupeitschen. Ja, mich auch. Mich auch. Mich auch. Verschiedene hoch angesehene Damen Dublins halten unschickliche Briefe empor, die sie von Blum empfangen haben, Mrs. Barry. Eine Schande! Eine Schande! Es gibt keine Entschuldigung für ihn, ein verheirateter Mann. Er ist ein stadtbekannter Hahnrei. Zieht ihm die Hosen runter. Ja, zieht ihm die Hosen runter. Nicht länger gefackelt. Nicht länger gefackelt. Runter! Runter! Runter! Runter! Runter! Runter! Runter, Vasali! Runter! Runter! Davy Stevens, Bote vom Heiligen Herzen und Evening Telegraph, Löckchenkopf, kommt mit einer Rotte barfüßiger Zeitungsjungen vorbei. Zeitungsjunge. Evening Telegraph, heute die neuen Adressen sämtlicher Hahnreihe in Dublin. Hochehrwürden Kanonikus O'Hanlon im Chormantel aus Goldtuch hebt und enthüllt eine marmorne Uhr. Vor ihm verneigen sich tief Pater Conroy und Hochwürden John Hughes, Societas Jesu. Die Uhr mit aufgehendem Türkläppchen. In Anbetracht dessen, dass Leopold Blum ohne festen Wohnsitz ein stadtbekannter Sprengstoffattentäter, Falschmünze, Bigamist, Kuppler und Hahnrei sowie ein öffentliches Ärgernis für die Bürger von Dublin ist und dass in dieser Schwurgerichtsverhandlung Der sehr ehrenwerte... Seine Ehren, Sir Frederick Faulkner, Kriminalrichter von Dublin in richterlicher Robe aus grauem Stein, erhebt sich steinbärtig von der Bank. Er trägt in den Armen ein Regenschirmzepter. An seiner Stirn ragen starr die mosaischen Widderhörner. Ich will ein Ende machen mit diesem weißen Sklavenhandel und Dublin von dieser widerlichen Pest befreien. Skandalös! Er setzt das schwarze Barett auf. Man führe ihn nun, Herr Untersheriff, von der Anklagebank, auf der er steht, und halte ihn in Gewahrsam im Mountjoy-Gefängnis, solange es seiner Majestät gefällt, und hänge ihn sodann dort am Halse auf, bis er tot ist. Bis er tot ist. Und dafür sollt ihr mir haften mit eurem eigenen Leben, oder es möge der Herr eurer Seele gnädig sein. Schafft ihn fort. Schafft ihn fort. Schafft ihn fort. Heu ho, heu ho. Die Glocken. Heu ho, heu ho. Die Glocken der George Church läuten langsam, lautes, dunkles Eisen, heu ho, heu ho. Blum verzweifelt, wartet, halt! Halt, Möwen, gutes Herz. Heinz, darf ich mit Ihnen sprechen? Sie kennen mich. Jene 3 Schilling können Sie behalten. Und wenn Sie noch mehr... Sie sind mir vollkommen fremd. Hier ist die Bombe. Erster Wachmann. Höllenmaschine mit Zeitzünder. Nein, nein, Schweinspfötchen. Ich war auf einer Beerdigung. Der erste Wachmann zieht den Gummiknüppel. Lügner! Es ist wahr. Es war meine Beerdigung. Paddy Dignam mit hohler Stimme. Er hebt sein verstümmeltes, aschgraues Gesicht mondwärts. Es ist wahr. Dr. Finucane stellte das Erlöschen meines Lebens fest, als ich aus natürlichen Ursachen der Krankheit erlag. Sehen Sie, Paddy Dignam, Blum, ich bin Paddy Dignams Geist. Hör, hör, oh höre. Die Stimme ist Esaus Stimme. Der zweite Wachmann bekreuzigt sich. Wie ist das möglich? Das steht nicht im kleinen Katechismus. Paddy Dignam. Durch Metempsychose. Spuk. Ach du dickes Ei. Einst stand ich im Angestelltenverhältnis bei Mr. J. H. Menton, Rechtsanwalt. Bevollmächtigter für Eide und Affidavits, 27 Bachelor's Walk. Jetzt bin ich abgeschieden. Hypertrophie der Herzwand, ein hartes Geschick. Die arme Frau war schrecklich mitgenommen davon. Wie trägt sie es? Haltet sie nur von der Sherryflasche fern. Die beleibte Gestalt von John O'Connell, Friedhofsaufseher, tritt vor, ein mit Trauerkrepp umwundenes Schlüsselbund in der Hand. Neben ihm steht Pater Coffey, Kaplan, krötenbäuchig, schiefnackig im Chorhemd und Bandana-Nachtmütze. John O'Connell, Nebelhorn stürmisch durch sein Megafon. Dignam Patrick T. verstorben. Begräbnisregistriernummer U.P. 85.000. Feld 17. Haus der Schlüssel. Grabstelle 101. Alles weicht zurück. Blum zockelt weiter. Er steht vor einem erleuchteten Haus. Lauscht. Zoe Higgins, eine junge Hure in saphirenem Unterkleid, das von 3 Bronzeschnallen zusammengehalten wird, ein dünnes schwarzes Samtband um den Hals, nickt, kommt die Stufen heruntergetrippelt und spricht ihn an. Suchen Sie jemand? Blum. Bin ich hier richtig bei Mrs. Mac? Zoe? Nee. Nee, 81. Hier wohnt Mrs. Cohen. Wenn Sie weitergehen, können Sie es nur schlechter treffen. Ist der kleine Mäuserich vielleicht kitzlig heute Abend. Seine Haut, wachsam, fühlt ihre Fingerspitzen näher kommen. Eine Hand gleitet über seinen linken Schenkel. Was machen die Eier? Andere Seite. Komischerweise hängen sie nach rechts. Schwerer, nehme ich an. Kommt unter einer Million bloß einmal vor, sagt mein Schneider Messias. Du hast ja einen harten Schanker. Ausgeschlossen! Ausgeschlossen! Ich fühle ihn ja. Ihre Hand gleitet in seine linke Hosentasche und bringt eine harte, schwarze, verschrumpelte Kartoffel zum Vorschein. Sie betrachtet sie und Blum mit stummen, feuchten Lippen. Ein Talisman. Altes Erbstück. Zoe. Für Zoe. Zum Behalten. Fürs Nettsein. Ja? Sie steckt die Kartoffel gierig in die Tasche, beißt ihn mit kleinen goldblombierten Zähnen sanft ins Ohr und lässt ihn dabei einen ekelhaften Hauch von schalem Knoblauch spüren. Der Direktor des Kildare Street Museums erscheint, eine Kipplore hinter sich herziehend, auf welcher die schwankenden Statuen mehrerer nackter Göttinnen stehen. Venus Kallipygos, Venus Pandemos, Venus Metempsychosis sowie Gipsfiguren, ebenfalls nackt, welche die neuen neun Musen darstellen. Handel, Opernmusik, Amor, Publicity, Industrie, Redefreiheit, Mehrheitswahl, Gastronomie, Intimpflege, Strandkonzert, Unterhaltung, schmerzlose Entbindung und Astronomie fürs Volk. Zahlreiche höchst attraktive und begeisterte Frauen begehen Selbstmord, indem sie sich erstechen, ertränken, Blausäure schlucken, Akonit, Arsen, sich die Adern öffnen, die Nahrungsaufnahme verweigern, sich vor Dampfwalzen werfen, von der Spitze der Nelsonsäule stürzen und in das große Fass der Guinness-Brauerei. Sich ersticken, indem sie den Kopf in Gasherde stecken, sich an modischen Strumpfbändern erhängen, aus den Fenstern verschiedener Stockwerke springen. Das ist Hundtagstollheit. Wieder ein garstiger Scherz. Oh, beim Himmel, ich bin schuldlos wie ungesonnter Schnee. Ich ersuche meinen alten Freund, Dr. Malachy Mulligan, Spezialist für Sexualfragen, ein medizinisches Gutachten über mich abzugeben. Dr. Mulligan im Lederkoller, eine grüne Motorradbrille auf der Stirn. Mulligan. Dr. Blum ist bisexuell anormal. Er ist erst kürzlich aus Dr. Eustaces Privatsanatorium für geisteskranke Herren entsprungen. Es bestehen starke Anzeichen eines chronischen Exhibitionismus. Er ist vorzeitig kahl geworden, aufgrund von Selbstbefleckung, infolgedessen pervers idealistisch, ein moralisch gebesserter Wüstling. Und er hat Metallzähne. Ich habe eine pervaginale Untersuchung vorgenommen und nach Anwendung des Säuretests auf insgesamt 5427 After, Achsel, Brust und Schamhaare kann ich konstatieren, dass er Virgo intacta ist. Virgo intacta! Blum hält seinen prima Qualitätshut über seine Geschlechtsorgane. Dr. Dixon liest ein Gesundheitsattest vor. Professor Blum ist ein vollendetes Exemplar des neuen weiblichen Mannes. Im Ganzen gesehen ist er ein ziemlich sonderbarer Kauz, leicht blöde, wenn auch nicht schwachsinnig im medizinischen Sinn. Ich bitte um Milde. Blum, bist du der Messias Ben Josef oder Ben David? Du sagst es. Dann tue ein Wunder. Weissage, wer das St. Ledger gewinnen wird. Niere Blums, bitt für uns. Blume des Bades. Bitt für uns. Mentor des Menten. Bitt für uns. Annoncenakquisiteur des Freeman. Bitt für uns. Mildtätiger Freimaurer. Bitt für uns. Wandernde Seife. Bitt für uns. Süße der Sünde. Bitt für uns. Musik ohne Worte, bitt für uns. Tadler des Bürgers, bitt für uns. Freund aller Dessous, bitt für uns. Allbarmherzige Hebamme, bitt für uns. Kartoffelschutz gegen Seuche und Pestilenz, bitt für uns. Bitt für uns, bitt für uns. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Blum in traditionellem Kubin, mit hinters Ohr gesteckter Tonpfeife, staubigen Schuhen, ein in ein rotes Taschentuch geschnürtes Auswandererbündel in der Hand, führt ein schwarzes Schwein aus Sumpfholz an einem Sugon hinter sich her. Blum. Lassen Sie mich aufbrechen, verehrte Frau des Hauses, denn bei allen Ziegen in Connemara, ich habe eine gar schlimme Trachtprügel hinter mir. Alles Wahnsinn. Patriotismus, Trauer um die Toten, Musik. Die Zukunft der Rasse, sein oder nicht sein. Der Traum des Lebens ist vorüber. Enden wir ihn friedlich. Die anderen können weiterleben. Du scheinst mir heute mit dem linken Bein zuerst aufgestanden zu sein. Oder bist du bei deinem Schatz zu schnell gekommen? Ich hasse verkommene Schwätzer. Gib einer verdammten Hure doch eine Chance. Blum, woher kommst du, London? Zoe grunzt. Hogs Norton, wo sich die Schweine gute Nacht sagen. In Yorkshire geboren. Sie hält seine Hand fest, die nach ihrer Brustwarze tastet. Hey, Junge, du bist ja der reinste Nippeljibber. Hast du Pinke für eine kurze Nummer? 10 Schilling, komm. Zoe, komm. Führt ihn zu den Stufen, zieht ihn mit dem Geruch ihrer Achselhöhlen, der Lasterhaftigkeit ihrer angemalten Augen, dem Rascheln ihres Unterkleids. Sie erreichen den Eingang. Blum strauchelt linkisch. Zoe, hoppla. Hoppla, fall nicht die Treppe rauf. Erst die Damen, dann die Herren. Blum folgt Zoe mit schnüffelnd erhobenem Kopf in das Musikzimmer. Ein Schirm aus malvenfarbigem Seidenpapier dämpft das Licht des Kandelabers. Eine Motte fliegt im Kreis um ihn herum, prallt gegen ihn, entkommt. Der Boden ist mit einem Wachstuchmosaik aus jadegrünen, azurblauen und zinnoberroten Rhomboiden bedeckt. Fußspuren sind darauf abgeprägt in alle nur möglichen Kombinationen. Absatz an Absatz, Absatz an Hohlspann, Spitze an Spitze, Füße geschlossen, ein Mohrentanz schlurfender Füße ohne Leib, Phantome, alles ein Wüstes drunter und drüber. Lynch hockt kreuzbeinig auf der Herdmatte aus strobligem Haar, die Mütze verkehrt herum auf dem Kopf. Mit einer Gerte schlägt er langsam den Takt. Kitty Ricketts, eine knochige, fahle Hure in Marinekostüm, die Rehlederhandschuhe von einem Korallenarmband zurückgerollt, eine Kettenbörse in der Hand, sitzt mit baumelnden Beinen auf der Tischkante und betrachtet sich in dem vergoldeten Spiegel über dem Kamin. Ein Senkelstift ihrer Korsettschnürung schaut nachlässig unter ihrem Jackett vor. Lynch zeigt spöttisch auf das Paar am Klavier. Kitty hustet hinter vorgehaltener Hand. Sie ist nicht ganz bei Trost. Sie zeigt mit zittrigem Zeigefinger einen Vogel. Blem, blem. Lynch lüftet mit der Gerte ihren Rock und weißen Unterrock. Hey, nimm dich mal zusammen. Sie streicht beide rasch wieder nieder. Oh, rülps. Entschuldigung. Steven steht am Pianola, auf dem sein Hut und Eschenstock sich räkeln. Mit 2 Fingern wiederholt er noch einmal die Reihe leerer Quinten. Flory Talbot, eine blonde, schwache, gänsefette Hure, in einem zerlumpten Kleid von mehltauiger Erdbeerfarbe, fläzt sich ausgespreizt in der Sofaecke und lauscht. Kitty stößt wieder auf, mit zugleich einem Kick ihres pferdigen Fußes. Kitty, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Dein Schatz denkt an dich. Mach dir einen Knoten ins Hemd. Tatsächlich ist das völlig ohne Belang, ob Benedetto Marcello es gefunden hat oder gemacht. Der Ritus ist des Dichters Ruhe. Es könnte durchaus ein alter Hymnus an Demeter sein. Könnte aber auch das Quela enerant gloriam domini illustrieren. Es lässt Nodi oder Modi zu, die so weit auseinander liegen wie hyperphrygisch und myxolydisch. Er hält inne, zeigt auf Lynchs Mütze, lächelt, lacht. Auf welcher Seite sitzt denn bei dir der Verstandeshöcker? Die Mütze antwortet, red nur zu Ende, du kannst es nicht. Draußen beginnt das Grammophon, die heilige Stadt zu plärren. Was da ging, bis ans Ende der Welt. Sich nicht selbst zu durchqueren. Gott. Die Sonne. Shakespeare. Ein Handlungsreisender. Hat sich's in Wirklichkeit einmal selbst durchquert. So wird's dieses Selbst. Warte mal. Warte mal, bloß eine Sekunde. Verdammt, was der Kerl da einen Krach macht auf den Gassen. Es heißt ja, diesen Sommer soll die Welt untergehen. Ach nee. Wieso? Es stand doch in der Zeitung. Irgendwas mit dem Antichrist. Aua, mein Fuß kitzelt. Die Grammophonnadel kratscht kreischend über die Platte. Hu, hu, hu, hu, Salem, du hochgebaute, yeah. Eine Rakete rauscht in den Himmel hinauf und platzt. Ein weißer Stern fällt aus ihr herunter, das Ende aller Dinge verkündend und die Wiederkunft des Elias. Schluss mit der Bölkerei, wenn ich bitten darf. Jetzt werde ich die Lok mal anheizen und ab geht's. Über das Nebeltreiben und erstickende Keuchhusten weg, schnarrt in der Höhe Elias Stimme rau, heiser, wie die eines Unglücksraben. Los, Jungs, alles einsteigen! 12.25 Uhr, nach Gottes Fahrplan! Sagt Muttern, ihr seid mitgefahren! 1, 2, 3 bestellt und ihr habt einen tollen Trumpf in der Hand! Schließt euch gleich jetzt hier an. Nehmt euch eine Fahrkarte bis Endstation Ewigkeit. Durchgehend ohne Aufenthalt. Hey, Flori Christ, Steven Christ, Zoe Christ, Blum Christ, Kitty Christ, Lynch Christ. Ja, jetzt ist es an euch, die kosmische Kraft zu spüren. Wenn ihr das erstmal kapiert habt, liebe Gemeinde, dann ist so eine Rutschpartie in den Himmel bloß noch ein alter Hut. Mitgekriegt alles? Das ist doch ein ganz schöner Lebenstrost, was? Sowas gibt's nicht alle Tage. So, und jetzt unseren Song von der ewigen Herrlichkeit. Alle singen kräftig mit. Encore! Jerusalem! Ruhe! Ruhe! Hört auf, verdammt nochmal! Hilfe! Wir hatten einen Glimmstängel, wo ich einmal hier bin. Lynch schnippst dir eine Zigarette auf den Tisch. Da! Da! Ist das die Art einer Dame, den Pott zu reichen? Sie reckt sich, um die Zigarette über der Flamme anzuzünden, dreht sie langsam darüber und zeigt dabei die braunen Büschel in ihren Achselhöhlen. Sie zieht gelassen an ihrer Zigarette. Kannst du auch den Schönheitsfleck auf meinem Hintern sehen? Lynch. Ich sehe woanders hin. Kitty Ricketts beleckt ihren Mittelfinger mit Speichel, blickt in den Spiegel und glättet sich beide Augenbrauen. Almidano Artifoni streckt Steven am Pianola mit kraftvollem Schnurrbartspiel eine Taktstockrolle Musik hin. Ci rifletta! Lei rovina tutto! Sing uns was! Los! Love's old sweet song! Oh. Comes love old sweet song. Ich bin nicht bei Stimme. Ich bin nur ein fix und fertiger Künstler. Lynch, habe ich dir eigentlich die Zuschrift über die Laute gezeigt? Flory grinsend. Der Vogel, der singen kann, aber nicht will. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Of old sweet song. Die Tricktürklinke dreht sich. Die Türklinke... Zoe? Der Teufel steckt in der Tür. Die Tür geht auf. Bella Cohen, eine massige Puffmutter, tritt ein. Hallo, Kinder. Mein Wort drauf, ich bin quatschnass geschwitzt. Sie ist in ein elfenbeinfarbenes Dreiviertelkleid gehüllt, das einen Fransensaum von bequastetem Saalband hat und fächelt sich Kühlung zu, indem sie mit einem schwarzen Hornfächer wedelt wie Minnie Hauk in der Carmen. An ihrer linken Hand steckt ein Ehe- und ein Schutzring. Ihre Augen sind tief geschwärzt. Sie hat einen sprießenden Schnurrbart. Ihr olivdunkles Gesicht ist dicklich leicht verschwitzt und vollnasig. Ihre Augen ruhen mit zäher Hartnäckigkeit auf Blum. Ihr großer Fächer wedelt Wind in ihr erhitztes Gesicht auf Nacken und Embonpoint. Ihre Falkenaugen funkeln, der Fächer geschwind wedelnd, dann langsam. Verheiratet, wie ich sehe. Und Madame ist der Herr im Hause, was? Unterrockregiment. Blum senkt den Blick mit schäfischem Grinsen. Das kann schon stimmen. Der Fächer faltet sich zusammen, ruht an einem Ohrgehänge. Hast du mich vergessen? Na, jein. Der Fächer zusammengefaltet in ihre Seite gestemmt. Bella. Bin ich sie, war du träumst zuvor? War denn sie, ehe du uns bekannt? Bin alle sie dieselb nun wir? Wir sind uns begegnet. Du bist mein. Das ist Schicksal. Oh, ich bin erschöpft. Verlassen. Nicht mehr jung. Ich stehe sozusagen mit einem nicht aufgegebenen Briefe, der mit Sonderzuschlag frankiert ist, vor dem Briefkasten für verspätete Post am Hauptpostamt des menschlichen Lebens. Ich habe soeben einen zuckenden Ischiasschmerz in meinem linken Gluteus empfunden. Das liegt bei uns in der Familie. Der Fächer mit einem leichten Schlag, Bella. Alles hat ein Ende. Sei mein. Jetzt. Jetzt gleich? Ich hätte mich nicht von meinem Talisman trennen sollen. Der Fächer zeigt langsam niederwärts, Bella. Du darfst. Wir werden beobachtet. Blum blickt nach unten und bemerkt, dass ihr der Schnürsenkel aufgegangen ist. Oh, du musst. Ich kann einen echten schwarzen Knoten machen. Gelernt, als ich meine Zeit ausdiente und bei Kellett in der Versandabteilung tätig war. Erfahrene Hand. Ein Knotenband sagt allerhand. Lass mich in aller Gewogenheit. Ich habe schon einmal heute gekniet. Bella hebt leicht ihr Kleid und stellt ihre Positur straffend auf die Kante eines Stuhls, einen plumpen Huf in Halbschnürstiefel und eine volle Fessel. Seiden bestrumpft. Blum beugt sich steifbeinig alternd über ihren Huf und zieht ihr mit sanften Fingern die Senkel aus und ein. Zu fest? Wenn du Pfusch machst, du Witzbold, spiele ich Fußball mit dir. Blum hebt den Kopf. Ihr dickliches Gesicht, ihre Augen treffen ihn mitten vor die Stirn. Seine Augen werden trüb, dunkler und bekommen Säcke. Seine Nase verdickt sich. In Erwartung ihrer weiteren Aufträge verbleiben wir, sehr geehrte Herren. Bello, mit hartem Basiliskenblick und Baritonstimme, schlägt Blum mit seinem Fächer auf die Schulter. Nieder. Die Füße vor. Den linken Fuß einen Schritt zurück. Du willst fallen, du fällst bereits. Auf die Hände nieder! Blum, den Blick voller Bewunderung emporgerichtet, dann die Augen schließend, sinkt auf alle Viere, grunzt, schnüffelt, wühlt, liegt dann scheintot mit festgeschlossenen Augen und zitternden Lidern da, über den Boden gebeugt in der Haltung des allerhöchsten Meisters Bello mit gestutztem Haar, mit purpurnem Kader und fettem Schnurrbart um den rasierten Mund, in Gebirglergamaschen, grünem Rock mit Silberknöpfen, Sporthemd und Tirolerhut mit Moorhahnenfeder, die Hände tief in den Hosentaschen, setzt Blum den Absatz auf den Nacken und dreht ihn hinein. Fühle mein ganzes Gewicht. Beuge dich, Sklavin, vor dem Thron von deines Despoten glorreichen Hacken, die sich hier gleißen in ihrer stolzen Erregtheit. Blum unterjocht blökt. Ich verspreche ganz bestimmt nie, ungehorsam zu sein. Kriecht unter das Sofa und lugt zwischen den Fransen hervor. Zoe zu Blum. Sie ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da? Sie hat's nicht so gemeint, Mr. Bellow. Sie will wieder gut sein, Sir. Seien Sie nicht so streng zu ihr, Mr. Bellow. Das werden Sie doch bestimmt nicht sein, Ma'am, Sir. Bellow schmeichlerisch. Na, komm schon, mein Täubchen. Mein Täubchen, ich muss ein Wörtchen mit dir reden. Schatz. Bloß um dir einen Verweis zu erteilen. Bello packt Blum heftig beim Haar und zieht sie hervor. Blum quiekt, fällt wie eine Schildkröte auf den Rücken. Blum. Oh, sei doch nicht so grausam, Onkel, bitte, bitte. Und gleich noch einmal. Blum schreit, oh! Das ist die leibhaftige Hölle. Jeder Nerv in meinem Leibe schmerzt wie wahnsinnig. Bello brüllt, er schlägt Blum ins Gesicht. Blum wimmert, du hast mich geschlagen, das sag ich dir. Bello. Haltet ihn unten, Mädels, bis ich mich auf ihn gehockt habe. Ja, spazieren, reiten auf ihm, das macht ich. Nein, ich dreh dich nicht so vor. Nein, lass mich mal, leid ihn mir. Hü, hopp, hopp, fort geht's im Galopp. Ich werde dich schon richtig zureiten. Jetzt aber lass mich mal drauf auf ihn. Du hast lange genug. Nein, ich jetzt. Die Dame geht im Schritt, der Kutscher geht im Trab, der Herr geht im Trab. Galopp, galopp, galopp, galopp, galopp, galopp, galopp, galopp, galopp, galopp. Eine alte Uhr schlägt. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Schluss jetzt. Schluss jetzt mit dem Hin und Her. Du wirst die Betten machen, mir die Badewanne richten, die Pissbötte leeren. Und zwar Dalli! Meine Jungs werden ganz weg sein, wenn sie dich so damenhaft sehen. Da, der Oberst vor allem. Busen raus! Lächle, runter mit den Schultern! Was wird geboten? Er zeigt auf Blum. Extra trainiert vom Eigentümer. Das ist doch grad richtig für euch, was, Jungs? Da kriegt ihr einen Ständer, was? 2 Schilling! Dillons Diener schwingt die Handglocke. 1,8 Pence zu viel. Glocke macht der Deng. Muss noch Jungfrau sein. Guter Atem. Sauber. Zum 3. 2 Schilling also. Ein Preisschlager. Spott billig. 14 Hände hoch. Fühlt ruhig. Prüft alle sie ihre delikaten Stellen. Fasst sie ihn an. Diese daunenweiche Haut. Diese geschmeidigen Muskeln, dies zarte Fleisch. Brrr, ein wahres Juwel. Zurück. Brrr. Er brennt Blum seine Initiale C auf das Hinterteil. Nein, bitte. Ah, ah, ah. So, garantiert echt Cohen. Wer bietet mehr als 2 Schilling, meine Herren? 100 von Starling für den Kalifen Harun al-Rashid. Kuckuck, Kuckuck. Kuckuck. Gib mir die Kartoffel wieder, ja? Die ist futsch. Ein feines Ding. Ein super feines Dingeling. Es ist doch gar nichts dran. Bloß ein Andenken an die arme Mama. Schenkst du was und nimmst dir's wieder? Frag dich Gott, wo's abgeblieben. Sagst du dann, du weißt es nicht? Schick dich Gott ins Strafgericht. Es ist eine Erinnerung. Ich würde sie gern wieder haben. Haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. Zoe zieht ein Reff in ihr Unterkleid, enthüllt ihren nackten Schenkel und rollt die Kartoffel oben aus ihrem Strumpf. Da. Wer was versteckt, der findet's auch. Bella. Hey, du da! Das ist hier kein Guckkasten mit Musik. Und drisch gefälligst nicht so auf der Wimmerkiste rum. Wer bezahlt hier eigentlich? Bella geht zum Pianola. Steven fummelt in seiner Tasche, nimmt eine Banknote an einer Ecke gefasst heraus und reicht sie ihr. Dies seidenweiche Salär verdanke ich den Sauern des Publikums. Madame, ich bitte um Verzeihung. Wenn Sie gütigst erlauben, wir sitzen alle im gleichen Boot. Kinch und Lynch, dans ce bordel où tenons notre état. Willst du drei Mädchen? Das macht dir 10 Schilling. Steven fummelt erneut, nimmt 2 Kronen heraus und händigt sie ihr aus. Gestatten, brevi manu, meine Sehkraft ist etwas beeinträchtigt. Dieser Herr zahlt Getränke. Der Herr? Hey, erlaub es mal. Wer nimmt es an sich? 10 Schilling. Für alle 3 gezahlt. Pass doch auf, bitte. Nein. 10 Schilling also. Erlauben Sie mal. Schon lange nach 11. Zoe lüpft ihr Unterröckchen und steckt sich einen halben Sovereign in den Strumpf. Kitty grapscht sich die 2 Kronen. Steven steht am Pianola, macht eine Gebärde des Abscheus. Was, 11 schon? Ein Rätsel. Ruhe! Ein Rätsel. Es krähte der Fuchs. Den Hähnen ein Jux. Der Glockenklagen hat 11 geschlagen. Es ist Zeit, dies arme Seelchen aus dem Himmel zu tragen. So, gestatten Sie? 3 mal 10 hier, wir sind quitt. Du bist ja ein richtiger Schlauberger, alter Schlawiner. Ich könnte dich küssen. Blum legt ruhig einen halben Sovereign zwischen Bella und Flori auf den Tisch. Er nimmt die Pfundnote. Die gehört Ihnen. Sie sollten mir das Geld da lieber in Aufbewahrung geben. Warum mehr als nötig zahlen? Bitte mal eine Zigarette. Und so ist Georgina Johnson denn tot und beerdigt. Rauchen Sie lieber nicht. Sie brauchen etwas zu essen. Hat er Hunger? Hangende Hunger, fragende Frau, macht uns alle kaputt. Zoe spielt tragisch. Hamlet! Hamlet! Ich bin deines Vaters Gimlet! Blauäugiger, schöner Junge, ich will dir aus der Hand lesen. Kein Verstand, keine Runzeln. 2, 3 Mars, das bedeutet Mut, kein Schmuh. Eine alte Uhr schlägt. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Eine Frauenhand. Zoe untersucht Stevens Handfläche. Mach nur weiter, lüge, halte mich fest, streichle. Streichle? Nie hab ich seine Handschrift lesen können, mit Ausnahme seines kriminellen Daumenabdrucks auf dem Schellfisch. An welchem Tag bist du geboren? Donnerstag. Heute. Ein Donnerstagskind hat weit zu laufen. Die Schicksalslinie. Einflussreiche Freunde. Fantasie. Der Mondberg. Irgendwann begegnet dir mal eine. Was nicht gut für dich ist, will ich dir lieber nicht sagen. Oder willst du es wissen? Blum löst Zoes Finger und bietet ihr seine eigene Handfläche. Mehr Kummer als gut ist hier. Lies meine. Bella ruft, zeig mal! Und sie wendet Blums Hand herum. Das habe ich mir gedacht. Knubbelige Knöchel, hinter den Weibern her. Der reinste Bratrost, Überseereisen und Geldheirat. Falsch. Oh, ich sehe. Der kleine Finger kurz. Zu Hause unter dem Pantoffel. Ist das auch falsch? Die Schwede da kommt von einem Unfall. Bin gestürzt und hab mich geschnitten. 22 Jahre her. War 16 damals. Seh ich, sagte der Blinde. Erzähl uns mal was Neues. Eine Mietkutsche Nummer 324 mit einer prallbackigen Stute davor auf dem Kutschbock James Barton, Harmony Avenue, Donnybrook, trabt vorbei. Blazes Boylan und Lenahan flezen sich schwingend auf den Seitensitzen. Der Hausknecht vom Ormond hockt hinten auf der Achse. Traurig blicken Lydia Doos und Mina Kennedy über die Querblende. Der Hausknecht ruckend neckt sie. Stieh da, hast du auch einen Ständer? Über der Gepäcklade des Wagens lehnt Blazes Boylan den steifen Strohhut schief auf dem Kopf, eine rote Blume im Mund. Lenahan mit Kappe und weißen Schuhen eines Yachtbesitzers zupft mit übertriebener Dienstfertigkeit ein langes Haar von Blazes Boylans Schulter. Oh, was sehe ich denn da? Hast du von ein paar Punzen die Spinnweben abgestaubt? Ein Truthahn gerupft! Hübsche Nachtarbeit. Boylan streckt einen Zeigefinger aus. Riech mal! Lenahan schnuppert entzückt. Oh. Hummer und Mayonnaise. Boylan springt vom Wagen, er ruft laut und für alle hörbar. Hallo Blum! Mrs. Blum schon auf? Boylan schmeißt ihm einen Sixpence zu. Yeah, kauf dir Gin mit Schuss dafür. Boylan hängt seinen Hut mit feschem Schwung an einem Zacken des Geweihs auf, das Blums Kopf ziert. Melde mich. Ich habe eine kleine Privatangelegenheit mit deiner Frau zu regeln, verstanden? Vielen Dank, Sir. Jawohl, Sir. Madame Tweedy befindet sich im Bad, Sir. Raoul, mein Schatz, komm und trockne mich ab. Ich bin in meinem Splitterfaserpelz. Nur mein neuer Hut und ein Kutschenschwamm. Du kannst dich ans Schlüsselloch stellen und dabei an dir selber herumspielen, während ich sie rasch ein paar Mal dran nehme. Vielen Dank, Sir. Will ich tun, Sir. Darf ich vielleicht zwei Kumpel von mir als Zeugen mitbringen und einen Schnappschuss machen? Vaseline, Sir? Orangenblüte? Lauwarmes Wasser? Die Menge schreit. Würfelspieler, Krone und Ankerspieler, Gauner, Kartenzinker, Schwindler und Wettspione, heisere Buchmacher in hohen Hexenmeisterhüten verursachen einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Spargroschen raus, Jungs, jetzt geht's um die Wurst. Ich setz 10 zu 1. Versucht euer Glück mit der wirbelnden Jenny. Lauf, Jenny, lauf! Hier Tommy on the Clay, Tommy on the Clay, Tommy, Tommy! Die Tabelle vom Rennen, die Renntabelle. 10 zu 1, das Feld 10 zu 1. Ein Außenseiterross reiterlos schießt wie ein Phantom am Zielpfosten vorüber, die Mähne mondschäumend, die Augäpfel Sterne. Das Feld folgt, ein Knäuel bockender Tiere, Skelettpferde, Zepter, Maximum 2, Zinpfandel, des Duke of Westminster Shot Over, Repulse, des Duke of Beaufort, Ceylon, Prix de Paris. Zwerge reiten sie rostig gerüstet, springend in ihren Sätteln. Als letzter bei Sprühregen auf dampfendem, isabellfarbenen Klepper, Cock of the North, dem Favoriten in honiggelber Kappe, grüner Jacke, orangene Ärmel, Garrett, Daisy hoch auf, die Zügel gepackt, einen Hockeystock schlagbereit. Sein Klepper, weiße Gamaschen an den Füßen, zockelt stolpernd auf der steinigen Straße dahin. Stimme 1, steig ab und hilf schieben. Stimme 2, letzte Runde, Mister. Stimme 3, Beeilung, sonst kommst du im Dunkeln nach Hause. Hat einer 2 Pence? Zoe steckt 2 Pennies in den Schlitz des Pianola. Goldene, rosarote und violette Lichter leuchten auf. Die Trommel dreht sich schnurrend im Zaudertakt eines langsamen Walzers. Zoe wirbelt um die eigene Achse. Tanzen! Tanzen! Hat keiner Lust! Na los! Los, wer will tanzen! Das Pianola spielt mit wechselnden Lichtern im Walzertakt das Vorspiel zu Mein Mädchen ist ein Yorkshire Girl. Tanzen! Tanzen! Tanzen! Tanzen! Tanzen! Steven wirft seinen Eschenstock auf den Tisch und fasst Zoe um die Taille. Bravo! Tanze! Tanze! Zwischen den Vorhängen streckt Professor Maginni ein Bein herein, auf dessen Zehenspitze sich ein Zylinder dreht. Die Poesie der Bewegung. Halt! Feines Benin. Die Kettilella-Schritte. So, gebt ihr Acht, was ich mache. Er menuettet drei Schritte vor, auf trippelnden Bienenfüßen, klitsch, klatscht in handschuhstille Hände. Da Campo! Carré! Avant deux! Avant deux! Gleichmäßig atmen. Balance! Ich hab Drehbuch. Na los, kommt alle! Passel! Alle drehen sich wirbelnd, walzern, quirlen. Blum, Bella, Kitty, Lynch, Flori, Zoe, Peng, Klingel, Bummama, Halali, Halalo, Hornbläser, blauen, grünen, gelben, Blitzen. Nochmal, da Capo! Tote Tanz! Tote Tanz! Tote Tanz! Toten Tanz! Deng, Neues, der Deng der Dienerglocke. Pferd, Klepper, Stier, Ferkel, Conmi. Auf Christus, Esel, Lahmkrücke und Bein. Seemann in Jolle, Arm verschränkt, taubpullend, festmachend. Stampfen, Hornpipe, durch und durch. Bubum, auf Kleppern, Schweinen, Schellen, Pferden, Gergesener, Säuen, Körni im Sarg. Stahl, Hai, Steinern, der einhänklige Nelsen, zwei olle Zicken, Pflaumen befleckt, vom Kinderwagen fallend, jaulend. Kotz, er ist ein Champion, zunderblauer Spähen vom Fass hoch, würden Abendlied Love, auf Kutschfahrt, Blazes, blind durchstoßen gekrümmt, Radfahrer, Dilly mit Schneekuchen, keine seidenen Höschen, dann in letztem Hick zuck ruck aufplumpend und ab. Bumst, Schlumpe, doch ein feines Vizekönig und Königin, mehr wie sonst, Schlump, Plump, Bumscheröschen, Bubum. Steven dreht sich schwindlig. Der Raum umwirbelt ihn, die Augen geschlossen taumelt er. Rote Schienen fliegen raumwärts, Sterne um Sonnen drehen sich rundherum, zuckende Mücken tanzen grell an Wand. Er steht todstill. Steven, ho! Ho! Oh. Leviata, rutilantium, te confessorum, turma, circundente. Stevens Mutter, ausgemergelt, steigt starr aus dem Boden, in Lepragrau, mit einem Kranz verblasster Orangeblüten und einem zerrissenen Brautschleier, das Gesicht zerfressen und nasenlos, grün von Grabesfäule. Oh, so ein Jammer! Von der Spitze eines Turms gafft Backmaligen in buntscheckigem Narrenkleid aus Flohbraun und Gelb und Clownskappe mit wallender Schelle auf sie herunter, ein aufgeschlitztes, dampfendes, bebuttertes Scone in der Hand. Sie ist dreckig verreckt. So ein Jammer. Einst war ich die schöne Meg Golding. Jetzt bin ich tot. Lemure, wer bist du? Welches Teufelstrugbild narrt mich da? Buck Mulligan schüttelt die wallende Schellenkappe. So was Komisches. Kinch hat das Hundeaas, Hündinnenaas, umgebracht. Sie hat ins Gras gebissen. Tränen aus geschmolzener Butter fallen Mulligan aus den Augen auf das Scone. unsere große liebe Mutter. Die Mutter kommt näher. Evi, ein Opa, Pompon. Haucht Steven sanft mit ihrem feuchten Aschenatem an. Ich bete für dich in meiner anderen Welt. Sag Dilly, sie soll dir jeden Abend den gekochten Reis machen. Oh, du mein Sohn, mein Erstgeborener, als du in meinem Schoße lagst. Guck mal, er ist ganz weiß. Schwindlig. Blum geht zum Fenster, um es weiter zu öffnen. Bereue, oh, das Höllenfeuer, hüte dich. Sie hebt den geschwärzten, verdorrten rechten Arm langsam und mit ausgestreckten Fingern zu Stevens Brust. Hüte dich! Hüte dich, Gottes Hand! Scheiße! Seine Züge verzerren sich. Scheiße! Werden grau und alt. Scheiße! Was gibt's denn? Scheiße! Kaltes Wasser! Gib ihm mal kaltes Wasser! Scheiße. Moment! Oh, heiliges Herz Jesu! Scheiße! Erbarme dich seiner! Scheiße! Errette ihn vor der Hölle! Scheiße! Oh, du heiliges Herz! Scheiße! Er hebt seinen Eschenstock hoch mit beiden Händen und zerschmettert den Kandelaber. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zerbrecht meinen Geist, ihr alle, wenn ihr es könnt. Ich werd euch schon zeigen, was eine Hake ist. Derzeit bleifahle Schlussflamme springt auf und in der folgenden Finsternis, Untergang allen Raums, zerschmettertes Glas und stürzendes Mauerwerk. Der Gasstrahl macht Pfff. Funk. Polizei! Steven lässt seinen Eschenstock fallen, stampft, Kopf und Arme heftig zurückgeworfen, auf den Boden und flieht aus dem Zimmer an den Huren in der Tür vorbei. Bella schreit ihm nach! Ihm nach! Die Huren stürzen zu den Vorflurtüren. Lynch, Kitty und Zoe verlassen in panischer Hast das Zimmer. Sie reden aufgeregt durcheinander. Blum schnappt sich Stevens Eschenstock, folgt. Da unten ist was los. Da, da unten. Da vorne gibt's Krawall. Was, wo? Ich brauche Gebirgsluft. Was, wo? Blum eilt durch die Halle hinaus. Auf den Haustürstufen stehen sämtliche Huren dicht gedrängt, tratschen geschwätzig, zeigen nach rechts, wo der Nebel sich gelichtet hat. Er geht, rennt, zickzack, galoppiert, die Lauscher angelegt. Er wird mit Kies, Kohlstrünken, Keksdosen, Eiern, Kartoffeln, totem Schellfisch, Weiberschlappschluffen beworfen. Das ist Blum! Haltet Blum! Haltet den Blum! Haltet den Räuber! Hihi! Haltet ihn an der Ecke! An der Ecke der Beaver Street, unter dem Gerüst, bleibt Blum keuchend vor dem lärmenden, streitenden Menschenknäuel stehen am Knotenrand, sagt allerhand, ist wie gebannt, hihi, und es rauft und rangelt um ihn herum in wüstem Wer-was-Kuddelmuddel-Keifen. Ihr seid meine Gäste, die Ungeladenen. Vermöge des fünften George und des siebenten Edward. Die Geschichte ist schuld daran. Zusammengefabelt von den Müttern der Erinnerung. Gemeiner Karl, fragt Sissy Caffrey, hat er dich belästigt? Die Stimmen rufen, nein, hat er nicht. Nein, hat er nicht. Das Mädchen erzählt lauter Lügen. War bei Mrs. Cohen drin. Ich war mit den Soldaten zusammen und die hatten mich mal kurz alleine gelassen, weil sie, ja, ihr wisst schon was, mussten. Und da ist der junge Mann hinter mir hergelaufen. Aber ich bin dem Mann treu, der mich frei hält, wenn ich auch bloß eine Schillinghure bin. Steven erblickt die Köpfe von Kitty und Lynch. Er zeigt auf sich und die anderen. Heil Sisyphus! Poetisch, neopoetisch. Was wollt ihr dem noch lange die Hucke voll quatschen, dem Widerling? Hau ihn in die Fresse, Harry! Karl zu Sissy, hat er dich belästigt, wie wir beide zum Pissen gegangen sind? Hau ihn, Harry! Hau ihn, Harry! Ich kenne ihren Namen nicht, doch haben Sie ganz recht. Es ist so schön, Soldat zu sein. Meiner Meinung nach sollte jede Dame zum Beispiel... Karl, auf Steven zugehend, sag mal, wie wär's, hoher Herr, wenn ich dir mal einen Kinnhaken verpasste? Wie das wäre, sehr unangenehm. Die edle Kunst der Selbstverteidigung. Ich persönlich verabscheue alle Tätigkeit. Meine Hand tut mir leicht weh. Enfin, ce sont vos oignons. Blum bahnt sich mit den Ellbogen einen Weg durch die Menge, zerrt Steven kräftig am Ärmel. Kommen Sie jetzt, Professor. Der Kutscher dort wartet. Warum sollte ich nicht mit ihm sprechen? Mit ihm oder jedem anderen menschlichen Wesen, das aufrecht über diese abgeplattete Orange wandelt. Setzen wir uns doch irgendwo hin und diskutieren wir. Doch. Hier drin. Doch hier drin steht, dass ich den Priester und den König töten muss. Hast du gehört, was der Herr Professor gesagt hat? Er ist Professor am College. Hab ich. Ich habe es wohl vernommen. Gemeiner Karl macht sich frei und kommt näher. Was war das? Was hast du da eben über meinen König gesagt? Ich verstehe Ihren Standpunkt, obwohl ich im Moment selber keinen König habe. Wir leben im Zeitalter der Patentmedizin. Eine Diskussion wäre hier unten. Recht schwierig, aber das ist der springende Punkt. Sie sterben für Ihr Vaterland, nehme ich an. Nicht, dass ich Ihnen dies wünschte, aber ich sage, soll mein Vaterland doch für mich sterben. Bis zum gegenwärtigen Augenblick hat es dies auch getan. Ich wünsche seinen Tod gleichwohl nicht, verdammter Tod. Lang lebe das Leben. Kommen Sie nach Hause. Sie kriegen hier sonst noch Ärger. Hey, Harry, gib ihm mal einen Tritt in die Eier. Knall ihm doch eine, den Drecksack. Der gemeine Karr zerrt an Stevens Gürtel. Ich drehe jedem Schweinehund den Hals um, der auch nur einen Mucks gegen meinen kotzverdammten König sah. Bring die Beine auseinander! Fair Play hier. Mach Hackfleisch aus dem Schweinehund. Gleich werden sie sich schlagen, wegen mir. Sissy Caffrey fasst erschrocken den gemeinen Karr am Ärmel. Da bin ich nicht mit dir, hm? Da bin ich nicht dein Mädchen. Sissy ist dein Mädchen. Polizei! Dublin brennt, Dublin steht in Flammen. Feuer, Feuer! Schwefelflammen springen hoch. Dichte Rauchwolken rollen vorüber. Schwere Gatling-Kanonen dröhnen. Pandemonium, Truppen marschieren auf. Galopp von Hufen, Artillerie, raue Kommandos, Glocken läuten, Wettschreie ertönen, Betrunkene gröhlen, Huren kreischen, Nebelhörner tuten, Tapferkeitsgebrüll, Schreie von Sterbenden, Piken klirren auf Rüstungen, Diebe flattern die Erschlagenen, Raubvögel kommen vom Meer geflogen, steigen vom Marschland auf, stoßen von Horsten nieder, kreisend, schreiend, weiße Tölpel, Kormorane, Geier, Hühner, Habichte, kletternde Waldschnepfen, Wanderfalken, Smerle, Schwarzhühner, Seeadler, Möwen, Albatrosse, Bernickelgänse. Die Mitternachtssonne hat ihren Schein verloren. Die Erde erbebt. In Troibo ad altare, die Aboli. Schlag ihn zu Preis, so wahr mir mein kotzverdammter Erlöser helfe. Ich werde dem Scheißbastard die kotzverdammte scheißige Luft abdrehen. Ich schlag ihn zu Brei. Er stürzt auf Steven zu, die Fäuste ausgestreckt und schlägt ihm ins Gesicht. Steven taumelt, bricht zusammen, fällt besinnungslos zu Boden. Er liegt dort der Länge nach, das Gesicht zum Himmel, sein Hut rollt an die Mauer. Eine alte Uhr schlägt. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Blum, er flüstert. Der Sohn von Simon Dedalus. Ein bisschen blau. Sehen Sie doch zu, dass die Polizisten da die Leute zurückbringen. Zweite Wache. Namt Mr. Kelleher. Corny Kelleher zur Wache. Es geht in Ordnung, ich kenne ihn. Er hat ein bisschen bei den Rennen gewonnen. Goldpokal, Flugblatt. Er lacht. 20-1. Sie können mir doch folgen. Erste Wache zur Menge. Hey! Hey, was kauft ihr eigentlich noch? Macht, dass er wegkommt. Die Menge zerstreut sich langsam, murrend die Gasse hinunter. Corny Kelleher, überlassen Sie das mir, Sergeant. Es geht schon alles in Ordnung. Wir sind ja auch manchmal ziemlich schlimm gewesen. Ja, vielleicht noch schlimmer. Was? Na? Was? Das kann man wohl sagen. Wir waren ja auch mal. Auch mal, Corny Kelleher. Jung sind nun einmal Jungen. Ich habe einen Wagen da drüben. Zweite Wache. In Ordnung, Mr. Kelleher. Gute Nacht. Gute Nacht, dann, Leute. Gute Nacht, ihr Herren. Sie sind wie von der Vorsehung geschickt auf dem Schauplatz erschienen. Sie haben einen Wagen? Corny Kelleher lacht, zeigt mit dem Daumen über die rechte Schulter nach dem Wagen, der vor dem Gerüst aufgefahren ist. Das Pferd wiehert. Heim! Corny Kelleher. Soll ich ihn nun nach Hause fahren? Wo hat er denn seine Hängematte? Irgendwo in Cabra, was? Nein, in Sandykov, glaube ich. Nach allem, was er noch von sich gab. Steven auf dem Rücken atmet zu den Sternen empor. Corny Kelleher verstohlen, schielend, pliert nach seinem Pferd. Blum steht dumpf verschlummert da. Kellerer kratzt sich im Genick. Sandykov. Er bückt sich und ruft Steven an. Hey! Noch einmal. Hey! Zugedeckt ist er jedenfalls ganz mit Hobelspänen. Geklaut hat man ihm nichts, oder? Knochen sind keine gebrochen, na schön. Da will ich mal abschieben. Er lacht. Ich habe eine Verabredung gleich in der Frühe, die Toten begraben. Kommen Sie gut heim. Das Pferd wiehert. Heim. Gute Nacht. Ich warte nur noch ein bisschen und nehme ihn dann mit in ein paar. Nacht. Corny Kelleher kehrt zum Wagen zurück und besteigt ihn. Der Wagen klingelingt Tandereradei um die Ecke der Tandereradasse. Blum in der Hand Stevens mit Spänen geschmückten Hut und Eschenstock steht unentschlossen. Dann bückt er sich und rüttelt Steven an der Schulter. Hey! Hey! Oh, Mr. Dedalus! Wenn man den Namen ruft, bei einem Schlafwandler. Steven! Keine Antwort. Steven! Wer? Hä? Schwarzer Panther... Vampir. Er seufzt und reckt sich, murmelt dann undeutlich mit überdehnten Vokalen wehl. Mit Fergus fahren jetzt und dringen in gewobenen Schatten. Steven dreht sich auf die linke Seite, seufzt, zieht die Beine an den Leib. Blum steht aufrecht, da hält Hut und Eschenstock. Ein Hund bellt in der Ferne. Blum festigt und lockert den Griff um den Stock. Er blickt nieder auf Stevens Gesicht und Gestalt. Gesicht erinnert mich an seine arme Mutter. Im schattigen Wald, die tiefe weiße Brust. Ferguson, soviel ich mitbekommen habe, ein Mädchen. Irgendein Mädchen. Was Besseres konnte ihm gar nicht widerfahren. Ich schwör's, stets will ich achten, mehren, und nie versehren, Art oder Arten ihrer immer warten, in den rauen Sanden der See, eines Kabels Länge vom Strand, wo die Gezeiten ebben und fluten unverwandt. Schweigend, gedankenvoll, wachsam steht Blum seine Wache, die Finger an den Lippen in der Haltung eines geheimen Meisters. Vor der dunklen Mauer erscheint langsam eine Gestalt, ein elfenhafter Knabe von 11, ein Wechselbalg, ein Entführter in Itentracht mit Glasschuhen und einem kleinen Bronzehelm. In seiner Hand ein Buch. Er liest unhörbar von rechts nach links, lächelt dabei, küsst die Seite. Blum, wundersam gepackt, ruft unhörbar: Rudi. Rudi sieht blicklos in Blums Augen und liest, küsst, lächelt weiter. Er hat ein zartes, malvenfarbenes Gesicht. An seinem Anzug hat er Knöpfe aus Diamanten und Rubinen. In der freien linken Hand hält er ein dünnes Elfenbeinstöckchen mit violetter Schleife. Ein weißes Lämpchen lugt aus seiner Westentasche. Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 15, Kirke. Die Rollen und ihre Schauspielenden. Erzähler, Jürgen Holz. Zoe Higgins, Natalie Selig. Stephen Dedalus, Jens Harzer. Josie Breen, Bibiana Beglau. Leopold Blum, Dietmar Bär. Sowie Corinna Harfurch, Judith Hoffmann, Eva Gosiewicz, Jacqueline McCauley und viele andere. Ton: Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess.